M wie man müsste mal. Das M ist ein ziemlich umfangreicher Buchstabe in Gain More, meiner Erfolgsformel für jede Verhandlung. Und man müsste mal ist so die schnellste und gleichzeitig dümmste Entschuldigung, die man sich selber geben kann. Weil, mal ehrlich, wenn Sie sagen, man müsste mal was anderes machen, man müsste denen mal die Meinung sagen, man müsste mal mehr Sport machen, typischer Neujahrsvorsatz, man müsste mal abnehmen, man müsste mal mit dem Rauchen aufhören, man müsste mal dieses und mal jenes. Aber wer ist eigentlich dieser Mann, dieses unpersönliche Personalpronomen, kleingeschrieben, Mann oder Frau, kleingeschrieben, wenn Sie das lieber haben? Wer ist das? Wenn ich das sage, meine ich alle, also zum Beispiel Sie, nur nicht mich. Also ich gebe schon mit dem ersten Wort in diesem Satz die Verantwortung ab. Und damit wird es auch nichts, weil es geht ja gar nicht um mich. Und dann müsste, Konjunktiv, müsste, könnte, würde sind die größte Hürde auf dem Weg zur Veränderung und auch auf dem Weg zu besseren Ergebnissen in Verhandlungen. Und mal, ja, wann ist denn eigentlich mal? Ist es heute noch? Wenn Sie jetzt gleich einen Impuls haben in diesem Video, wann ist denn dann dieses Mal? Jetzt gleich danach, wenn das Video rum ist? Das wäre am besten. Dann nehmen Sie sich die Zeit. Oder ist das morgen? Das ist schon weniger handlungsintensiv. Ist das in einer Woche? Ist das nach dem Urlaub? Ist das in einem Jahr? Oder am Ende des Lebens, am letzten Tag? Kommt es dann auch nicht mehr drauf an. Also mit man müsste mal reden wir uns letzten Endes nur raus und tun nichts. Und in dem Fall, den ich vorher geschildert habe, war es so, dass der Mitarbeiter, der Key Account Manager, nach den Erfahrungen, die er mit diesem Automobilkonzern hatte, ja, dem ging es ja richtig schlecht, wenn er dahin musste. Dem ging es schon schlecht, wenn er abends daran gedacht hat, dass er morgen dahin muss. Der hatte schlaflose Nächte, der war schweißgebadet. Er hat sich dann irgendwie dahin gequält, vermutlich auch mit Medikamenten noch unterstützt. Und dann ging er irgendwann doch, weil der Druck groß war, zu seinem Chef. Und der Chef hat gesagt, ja, hast ja recht, man müsste da mal was machen. Dabei ist es dann geblieben. Gemacht hat man erst was, als er tatsächlich krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und trotzdem ist es ihm ja nicht in den Kleidern stecken geblieben, sondern es war ganz tief innen drin. Also machen Sie statt man müsste mal, ich werde jetzt. Ich werde gleich. Ich werde ab heute. Und dann formulieren Sie ein kraftvolles Ziel. Was Sie anders machen, wo Sie einen Automatismus aufbrechen, wo Sie sagen, das probiere ich jetzt mal anders mit Handsteuerung und erarbeite mir eine neue Handlungsoption und damit einen neuen Automatismus. Lassen Sie Machtspiele nicht einfach mit sich geschehen und reden Sie sich nicht mit diesen berühmten Mannsätzen raus. Weil man müsste mal, ist ja nur einer davon.